Oh, das ist wunderbar und nicht nur auf einer. Als Dark Carol mit Schlagsahne im Mund sieht, kann er sich kaum noch halten. Oh Mann, ich möchte sie auf der Stelle mit dir treiben, vor sämtlichen Leuten. Dark beweist, dass er Frauen versteht und hat Carol zu ihrem Geburtstag einen Ring gekauft, der gleichzeitig eine Uhr ist. Mit Worten tut er sich jedoch etwas schwer. Mach lieber was Sinnvolles und hol mal die Sektflöten aus dem Vertigo. Okay, dünne Gläser, Schrank mit Aufbau. Oh, alles klar. Fairerweise, ich wusste jetzt auch nicht, was ein Vertigo ist. Arthur freut sich schon wieder, auf Joe Gava losgehen zu dürfen, wie damals bei der Trauerfeier um seine letzte Frau. Du weißt, was sie auf eurem Hochzeitsfest gemacht hat. 3 gefüllte Eier waren nur noch da. Und wie viel hat er gegessen? Sag's mir. 3, dieser selbstsüchtige Bastard. Aber Carrie kann ihn besänftigen. Es sei denn, Gava zieht wieder so eine Nummer mit den Eiern ab. Dann fließt Blut! Die Geburtstagsfeier beginnt und Spence verliebt sich in Carries Schwester Sarah. Die Beziehung gefällt mir, wie sie ist. Sie denkt, der Name sei Stone. Dann kommt Tante Sheila, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Ich hatte die Nase voll davon, mein Leben mit der Suche nach 5 Cent billigeren Thunfischdosen zu verbringen. Tante Sheila beginnt nun ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Als Gava wieder das Buffet stürmt, welcher Art hier frisst 4 gefüllte Eier, wird Arthur von Tante Sheila aufgerissen. Doug will die Trennung nicht wahrhaben, da er seine Tante mit Essen verbindet. Und dann hat Sheila mir immer was gekocht. Kurz vor dem Abendessen. Und so ist er mit Arthurs Plänen nicht ganz einverstanden. Tja, Arthur, danke fürs Kommen, aber leider muss ich dein Anliegen ablehnen. Als er schließlich doch zustimmt, landen die beiden sofort in der Kiste. Arthur möchte die Tante folgelogisch sofort heiraten. Deine scheiß Erlaubnis brauche ich nicht, Douglas! Dich zu fragen war nur eine charmante Methode, es dir mitzuteilen. Doch Sheila lässt Arthur abblitzen und bumst stattdessen Gava.